the dreams we have, the love we share. This is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share. This is where we're waiting. Sie setzen alles daran, dass die Leute damit beschäftigt sind, Geld zu verdienen, sodass sie in ihren Häuschen mit Vorgarten überleben können. Sie lassen die Menschen in dem Glauben, dass sie frei sind und die Wahl haben, tun zu können, was immer sie wollen. Aber die Leute, die euch repräsentieren, wurden gekauft und dafür bezahlt, euch in euren kleinen, dummen Welten dumm zu halten. Aber ich glaube auch an Recht und Ordnung und an unsere Verfassung. Die Verfassung? Das ist nichts weiter als ein Kontrollwerkzeug der Reichen. Die sind das Gesetz. Die haben die Verfassung erstellt, um das Geld und den Grund zu sichern, was sie sich ergaunert haben. Die Reichen stehen immer über dem Gesetz und das überall. Die Reichen stehen immer über dem Gesetz und das überall. Dreams, dreams, yeah, yeah, love, love, share, share, this, this, why wait for.